Leuten auf dem Felde, dass ihr der Schwalb auf der Flucht sich verbirgt. Gespart hätte ich mir den Umweg. Wo habt ihr ihn aufgehoben? Hebt ihn heraus, die Pest am Leut, wenn ihr ihn verbergt. Die Verwandten ihn pflegten ihn sein Kind, ihr wusste nicht, wer er ist. Durchsucht das Nest. Er ist nicht mehr hin. Nicht vorhanden, ihr haltet ihn zur Flucht. Ein Standgericht, viel verletzt, greift sie. Lass sie gehen, ich gab mein Pferdschwalb zur Flucht. Sie wissen nicht, wer ist der? Matisse, der Maler des Kardinals. Ein treuer Untertan, der im Heim zur Flucht verliert, was ein Herr dazu meint, wird sich zeigen. Verklagt mich bei ihm, er wird mich richten. Er trifft mich in eins, doch bin ich in zwei Tagen der Kardinal.